Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und erneut ein Fitzelchen für die Playlist Mauerläufer, Literatur und so weiter und so fort. Wir haben heute die Corinna Huber da und es ist immer noch eine absolute Freudenzeit, weil das neue Heft Nummer 9 raus ist. Erstmals Innovation. Wir haben im Heft 9 schon das Thema von Heft 10 bekannt gegeben, nämlich, das muss ich selber nachlesen, dass ich es richtig sage, ich glaube Spielspiegelungen, genau, Spiele und Spiegelungen. Ja, da kann man sich das eine oder andere dazu ausdenken, wie man das dann einschicken kann, steht alles im Heft und eigentlich auch auf der Webseite mauerläufer.org. Und aber genug genug der Vorrede, also da kann man übrigens auch das Heft bestellen, genug der Vorrede, jetzt direkt und unvermittelt Corinna Huber mit ihrer Donauprinzessin. Bitte, Corinna. Dankeschön. Donauprinzessin. Jetzt bin ich schon seit geraumer Zeit im Fluss und kann eigentlich nicht falsch liegen. Hier kann ich nicht vom Weg abkommen, deshalb liege ich ganz rechtmäßig. Von Natur aus bin ich sozusagen direkt in die Natur hinein. Das scheint mein Naturell zu sein. Wo du warst, ist Wasser. Das ist eine angenehme Abwechslung. Ich will hier nicht mehr fort. Und du kommst nimmer hinterher. Treibe ohne Anhang vor dir her und deiner Zeit davon. Ich irre. Ich war sicher, ich hätte dich abgehängt. Doch meine Existenz liegt in dir begründet. Der Grund dafür ist frisch bestellt und gut gedüngt, damit ich wohl gedeihe. Ich irre. Da ist ein Fehler unterlaufen, vom Wasser unterspült. Ich habe etwas vergessen. Auf dem Weg hierher muss es verloren gegangen sein. Ich kehre um zur Fundstelle am Ufer. Unberührte Flussaue, auf die du dein Gemächt gesetzt. Hier lag ich auf der feuchten Wiese. Dort war mein Platz unter Binsen und Gräsern. Ich tauche aus dem Wasser auf. Ich irre, bin zurück. Traritrara, die Post ist da. Hab kein Paket, grad meine Geschichte hier mal abzuladen. Was? Nichts bestellt? Na, so ein Zufall, ich meist auch nicht, und trotzdem legst du mir was in den Briefkasten, schiebst mir ein Kärtchen in den Schlitz. Dies ist meine Antwort. Ich muss sie nur noch finden, sie muss hier irgendwo sein. Ich habe sie hier zurückgelassen, und wer sucht, findet manchmal. Wer nicht sucht, der findet mich. Ein Findling dort, den Schatz gehoben. Gefunden? Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Hier liegt er noch, der Irrtum, liegt bäuchlings hier am Uferland. Wie gut, dass ich zurückgekommen bin. Am Anfang war der Irrtum, und der Irrtum liegt eigentlich immer bei mir. Lag da schon, bevor du dich daneben und darauf gelegt hast. Jetzt liegt's an mir, den Irrtum aufzudecken und das Blüschen zu lüften. Dass alle mal sehen, dass da zwischen dir und mir eigentlich ein großer Irrtum besteht, der sehr standhaft ist, aber schüchtern. Der zeigt sich nicht gern. Den sieht man so schlecht, man sieht den so schlecht, und dann sieht's aus, als wäre das ganz irrtumsfrei und nur ich irrtümlich irritiert von dir. Doch jetzt aus dem Weg. Ich fange an, den Irrtum aus dem Weg zu räumen, die Kuh vom Eis zu schieben, die beide meinen Fluss bedecken. Dass ich jetzt auch noch hier aufräumen muss. Dabei war ich so gut im Fluss, ich war so gut im Fluss, ich lag so gut am Fluss, am Ufer dieser großen, dieser blauen. Welcome to Paradies. Manches Mal, da bin ich eben müde und das mitten so am Tag. Ich suche den Schatten für ein bisserl Ruhe und die große Blaue steht wie Mutter an der Wiege, die mich wogt und ich hinwegtreibe, ich hinübertreibe, wo es recht warm ist, trotz des Schattens. Müde war ich von der Tätigkeit, vom Tun an Haus und Hof und Heim. Diese Dienstleistung ist ganz umsonst, sie gehört zum Service meines Daseins. Ich wollte Schlaf statt Fleischarbeit. Suchte Ruhe da am Ufer und sie hat mir das Bett bereitet, hat ganz mütterlich den Mund geöffnet und mir auf ihrer Landzunge, dort im Schatten der Gestade, ihre Böschung unrasiert, eine milde Ruhestätte hergerichtet. Darf ich mich vorstellen? Ich bin dein stummer Gegenpart. Ich bin das Becken für alle Irrtümer, die du in die Welt gepflanzt. Leider ist es etwas schief geworden. Siehst du den Knick da in der Optik? Wo sich das Licht bricht an der Oberfläche? Lass dich nicht täuschen, nur weil es wieder, wieder, wieder geschieht, wenn der Stecken durch den Wasserspiegel bricht. Er bleibt ganz. Bist du enttäuscht? Lass uns Ringereier tanzen, das erheitert das Gemüt. Da drückt mich was. Lieg ich nicht gut? Liegt gar ne Erbse unter mir, am Kopf als Kissen und drückt hinein da auf den Punkt, der anspringt und laut schreit, im Zweifel für den Angeklagten. Die Schuld liegt ganz bei mir und ich liege auf ihr drauf. Wie konnte ich sie grad übersehen? Mea culpa, mea maxima culpa, im Zweifel für den Angeklagten. Bin ich der Irrtum, will ich dir den Zweifel schenken, ins Weidekörbchen hier gelegt und hübsch gemacht mit Schleiferl und mit Bänderl. Hier ist der Zweifel und er ist nur für dich. Komm, sag doch du ein letztes Mal, wie es wohl war, bevor ich irrtümlich beginne. Da bin ich ganz auf Dialog und auf Gespräch hin ausgerichtet. Vermittlung ist mein Steckenpferd, das liegt in meinem Wesen. Ich öffne kurz das Gatter, hier lasse ich einen Platz, rücke einen Meter auf die Seite. Nun könntest du dürftest wohl ein letztes Mal mir deine Sicht aufdrängen. Weil auch die Sprache nicht recht meine ist, wär es besser wohl, du tätest jetzt was sagen. Von einer Aussage siehst du ab. Da ist dir wohl die Sprache ausgegangen in kurzem Rock und Stöckelschuh und kommt nicht vor Mitternacht nach Hause. Das ist ihre private Angelegenheit. Jedem das Seine und dir nichts. Da bist du ganz eindeutig und schickst den Zweifel auf dem Seeweg dann zurück. So gehst du also mit Geschenken um? Kein Gruß, kein Dank und weg bist du. Da schließe ich das Gatter wieder. Spitz zieht der Wind da durch die Latten, dass ich mich nicht verkühle. Still. Still, sage ich. Nur still. Ich erzähle dir ein Märchen. Die Gattung, die mir liegt. Sie liegt hier neben mir, als wäre sie just vom Baum gefallen. Ich erzähle dir ein Märchen. Ob du das kennst? Ich mag es schier bezweifeln. Ich habe die Storyline eigenwillig umgelenkt, doch Ohren, Augen, Kopf und Schwanz wollen immer wieder mal was Neues, nicht? Hab keine Angst. Ich beginne auch ganz klassisch, dass du dich darin nicht verirrst. Es war einmal. Na, kennst du das? Es war einmal. Und weiter geht's. Es war einmal, dass er einst ging, wie es heißt, recht zufällig. So ging er einst, als wäre bloß das eine Mal recht ungeniert gegangen, als wär's nur er einzig und allein gewesen. So ging er einst, wie ich einst lag und ruhte still im Schatten. So ging er einst, wie ich einst lag und ruhte still im Schatten. So ging er einst, wie ich einst lag und ruhte still im. So ging er einst, wie ich einst lag und ruhte still. So ging er einst, wie ich einst lag und ruhte. So ging er einst, wie ich einst lag und so ging er einst, wie ich einst lag. So ging er einst, wie ich einst. So ging er einst, wie ich. So ging er einst, wie. So ging er einst, wie. So ging er einst, wie ging er einst. So ging er einst, ging einst. Und sicher ging er wohl kein zweites Mal. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe noch am Mutterboden. Was soll das? Diese Stimmen, falsche Töne. Da ist der Recall weit verfehlt und Tante Heide ist enttäuscht. Ich schlafe. Hörst du nicht, dass hier der Platz im Schatten nur für mich und meinen Dusel reserviert ist? Da habe ich extra früh morgens mein Blüschen, das Weiße, hier ausgebreitet und jetzt liegst du da brettelbreit und oben auf. Mittendrauf, da wo ich schlafe. Schläfst du auch? Ich schlafe. Ich schlafe jedenfalls am Fluss da an der Wasserstraße, still ohne Verkehr. Da legt er sich dazu und sein Geschlecht dazwischen, die Motoren heulen. Kein Grenz-, sondern Geschlechtsverkehr. Pardon, nenn's Beischlaf, denn du liegst daneben. Ich, ja ich schlafe schließlich. Sieh an, ich habe hübsch für dich gedeckt. Komm, greif zu, es warten viele Leckereien. Du bist ein Meister deines Fachs, hast Kenntnis und auch Werkzeuge dabei, du bist vielseitig begabt. Ich warte noch auf mein Talent und suche stattdessen die Wahrheit, auch in sprachlichen Dingen, aber eigentlich in allen Dingen, die du mir einführen und zu Gemüte führen möchtest. Schlafend aber sucht sich's schlecht, so blicke ich ins Blaue. Und du packst aus und packst auch an. Alles ist gerichtet zum Sautanz für das Schlachtvieh, zum Aufdrehen und Aufhebeln, Bohren und Sprengen, bis sich auftut, was du Loch nennst. Du drechselst dich vor und rein, bist Bergarbeiter, Tunnelbohrer, Kleingartenbesitzer, Sachbearbeiter, Fräser, Pfarrer, Lehrer, Leutnant, Kreissparkassenvorstand. Es ist nie zu früh, um an ihre Rente zu denken. Offene Türen trittst du gerne ein. Die schwingen mit Karacho aus den Angeln. Jetzt ist Platz für einen Widerhaken. Da hast du einen großen Fang gemacht. Abenteurer, unverfrorener. Doch spare deine Kraft, sollst es nicht zu so schwer haben in der Mittagspausenruhe. Mahlzeit und hereinspaziert, sage ich. Herzlich willkommen. Ich möchte eine Donau gebären. Doch mit dir scheint das nichts zu werden, du quirlst nur Strudel ins Gewässer. Wenn du nicht aufpasst, läuft die Schose über. Das gibt eine schöne Sauerei. Du ertränkst die Blümlein, die du liebevoll gesät hast, ein wenig Umsicht als Empfehlung. Doch was meine ich zu sagen? Ich schlafe. Was meine ich zu hören? Ich schlafe. Was meine ich zu sehen? Ich schlafe. Was meine ich zu fühlen? Ich schlafe. Ich schlafe. Schlafe. Das Wasser tritt über das Ufer. Guten Morgen, große Blaue, bist wohl auch gerade aufgewacht. Sie erhebt sich aus dem Flussbett und steht langsam auf, tritt herein und tritt herüber, über Gras und Land und Bucht und Blüschen. Für dich heißt das dann Zeit zur Flucht. Hier wurde eine Grenze überschritten. Du gehst, bevor sie dich erwischt. Ich bleibe im Überschwemmungsgebiet und die große Blaue nimmt sich meiner an. Seither treibe ich. Ich treibe. Ich treibe. Ich treibe weiter. Ich treibe. Ab. Dir davon und dem Dreck entgegen. Ich bin bloß zwecks der Klärung hier und glaube, dass der Filter mal gewechselt werden muss. Der reinigt geradewegs Retour. Ich ziehe rasch den Stöpsel. Lasst mir neues Wasser ein, das täte der Erzählung gut. Und es werde alles neu und alles anders, nur dein Drang dem Ufer zu, der bleibt. Stellt ihn unter Denkmalschutz. Der bleibt gleich und bleibt erhalten. Ist Tradition, ist Volksgut, ist wohl ja Natur. Es war einmal. Und irgendwann dann war ich Wasser. Die Auflösung ist ein fließender Prozess. Ich war Wasser, ich war Fluss, ich floss durch deine Hände und treibe seither ab. Ich werde zum Sog, werde Strömung, ich bin im Fluss und werde Fließgewässer. Ich bin wasserlöslich, ich bin aufgelöst. Ich bin Wasser, ich bin Grund, ich bin Stein und bin Boden, bin Licht, das sich bricht, bin gebrochen und werde heil, nichts tut weh. Heile, heile Segen, morgen gibt's wohl, nichts tut mehr weh. Abtreiben ist keine Bewegung. Ich habe einen Zustand erreicht. Der Fluss kann sich nicht irren, Wasser irrt nicht, es ist im Fließen doch ganz klar. Ich bin die Donau, bin ihr Glanz und ihre Tiefe, bin ihre Schönheit, bin ihre Wahrheit. Sie erzählt von mir. Ich bin ganz unten und überall, bin wohlgesonnt und tief gebräunt, bin ihr ergeben und erhaben. Königsblaue, darf ich deine Prinzessin sein? Ich habe das Ufer überwunden, nun bin ich dein. Dein Fließen ist mein Fortbestand. Weißt du, wo wir enden? Wir münden ins Schwarze. Ja, vielen Dank. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber fangen wir mal beim Biografischen an, bevor wir uns an den Text anschleichen. In deiner Kurzbio im Heft steht einerseits, dass du zwar in Mühldorf am Inn ist es, ne, geboren wurdest, aber in einem Weiler ohne Straßennamen aufgewachsen bist. Die gibt es hier im Oberschwäbischen auch. Ich fand das auch immer witzig. Gibt es aber auch am Hochrhein und so. Ich weiß nicht, wie weit das sonst im Bundesgebiet verbreitet ist. Wie ist das in einem Weiler ohne Straßennamen aufgewachsen? Also, kannst du das noch beziffern? Also wie viele Seelen da wohnen? Und vor allem, wie sehr die miteinander verwandt sind, glaube ich, ist auch immer ja. spannend. Ich glaube, es stehen da insgesamt 5 Häuser. Okay. Mein Elternhaus ist das einzige, das keine Landwirtschaft betreibt oder betrieben okay. hat. Das ist irgendwie ein Gehöft, zumindest mit kleinen Sachen. Und das ist dann, deswegen sage ich auch, inwiefern man da miteinander verwandt Also ist. keine Landwirtschaft heißt da nur Hühner und Apfelbäume, Ja, sondern genau. Ein also bisschen Wiese, dass eine gemäht kleine werden muss. Landwirtschaft, Genau. ja, Genau, genau. aber es riecht trotzdem überall nach Gülle. Und Ja. so. Es war für mich dann auf jeden Fall ein großes Abenteuer, in einer Stadt zu leben und plötzlich Straße in der Ja. Adresse zu haben. Ja, genau. Also. Und Mühldorf am Inn und jetzt in Freiburg am Neckar. Und In jetzt wird es Tübingen ein am Neckar, Donau. ja, das Und stimmt. jetzt ein Donautext. Ja. Was ist das denn? Aber vielleicht können wir mal über Flüsse reden oder über Wasser. Ja. Was ist denn so mit Flüssen und Wasser? Ja, wie ist das mit Flüssen und Wasser? Also da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es nur den Grülbach. Das ist weder ein Fluss noch noch ein größeres Könnte Gewässer. man da drüber springen oder Ah, drüber springen nicht ganz. Das wäre ein bisschen dann doch weit gewesen, aber da haben wir uns zumindest als Kinder die Zeit verbracht. Und ich glaube, Wasser ist gerade beim Schreiben und in der Literatur ja wahnsinnig aufgeladen, auch symbolisch in ganz vielen. Und gerade wenn man sich beschäftige, mich auch viel mit queerer Literatur oder feministischer Literatur, wenn man noch was sucht, was sowas Fluides ist, was irgendwie ungreifbar ist, was so ein, da kommt man aufs Wasser immer wieder zurück, so, und weil es eine Verortung bietet und gleichzeitig ja ganz viele Orte hat, die an diesem Fluss liegen. Irgendwas finde ich da sehr, sehr Ja, spannend. es ist auch Flüsse und Seen ist was ganz Verschiedenes voneinander, Ja, ne? ja. Und wenn man dann noch ins Meer geht, dann haben wir noch ganz andere Assoziationen. Es ist einerseits was Gefährliches, also vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, jetzt eher 20, 30, 25 Jahren, ist sogar hier im Dorf jemand ertrunken, obwohl wir nicht mal, also im Keller bei einem Starkregen. Seitdem haben wir ganz viele so Regenrückhaltebecken und solche Dinge. Ja. Seitdem ist nichts mehr passiert. Aber also selbst wenn du nicht, also das Einzige, was es hier gab, war den Dorfbach. Der ist aber, glaube ich, komplett kanalisiert. Und dann gibt es noch den Remenbach. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen noch überhaupt irgendwo überirdisch. Es kann schon sein, es gibt irgendwelche Ecken, wo man gar nicht so richtig hinkommt. Da verläuft er noch überirdisch, aber im Wesentlichen ist der kanalisiert. Das ist schon auch interessant, ne, dass die Zivilisation, also ich hab sozusagen Siedlungen, ja, die an Gewässern sind. Und dann hat man die irgendwo zwischen, mein Vater hat mir das noch erzählt, dass der Dorfbach mal übergelaufen ist, dass sich dann die Hauptstraße in einen reißenden Fluss verwandelt hat. Ja, und dann hat man das natürlich kanalisiert irgendwann. Aber dass sozusagen die Zivilisation am Wasser entsteht und dann aber dieses Wasser sozusagen wegbaut, ne? Und dann sind wir wieder beim Feminismus, ne? Das, oder? Also. Ja, oder man halt glaubt, das finde ich jetzt gerade spannend, was du angesprochen hast. Also vor dem Meer habe ich persönlich großen Respekt. Ich muss nicht ans Meer, weil ich das, da ich das Gefühl habe, diese offene Gefahr ist mir sehr bewusst. Aber bei Flüssen sind wir uns doch irgendwie, weil sich da Zivilisation gebildet hat, haben wir den Eindruck, wir könnten das beherrschen mit Brücken, mit Booten und mit das andere Ufer ist irgendwie sichtbar. Ne. Trotzdem, das, wenn dich erwischt, dann bist du weg. Also, Ne. das. Hat man auch einen Fall hier im Ort, da ist jemand mit seinem Hund spazieren gegangen an der Aach. Das ist dann eigentlich ein Fluss, der durch Nachbargemeinden fließt. Und der Hund ist halt ins Wasser gefallen und der ist dem Hund hinterher. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der Hund hat es dann sogar überlebt, aber er ist ertrunken. Ja. Und das Ja. fließt so friedlich vor sich hin, meint man, und dann. Ja, also und die Aach ist jetzt kein Fluss. Das ist, also du brauchst auch schon eine Brücke, aber du hast auch so das Gefühl, du könntest auch durchwaten. Ja, also so. Ja. Und ob jetzt an der Stelle, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt so eine Dimension von Flüssen, die man definitiv nicht als gefährlich einstuft. Ja. Also ja, Wasser, Lebensader, das Weibliche als Lebensquelle, das sind ja auch alles Dinge, die hier, also dieser Text, der hat ja so viele Schichten, da weiß man gar nicht so recht, weiß man gar nicht so recht, wo anfangen. Ja. Das Erste, was ich mir jetzt hier mal aufgeschrieben habe, ist Prosa-Lyrik. Weil er endet ja auch in etwas, was vielleicht kann man das mal kurz für die, die das hier am Video gucken. Ah ja, gut, dazu muss ich Weg. vielleicht dann, jetzt habe ich extra Soll ich's mal machen? jetzt habe ich hier extra den Hintergrund wieder eingebaut, meinen Werbehintergrund mit Mauerläufer, weil ich dachte, jetzt habe ich das Heft ja gezeigt. Also das endet hier in sowas, das schon sehr gedichtoid aussieht, ne? Also und das ist aber was, was in dem Text aus meiner Sicht schon sehr stark angelegt ist, weil er ja, ich meine, du darfst mich da gerne korrigieren, aber ich muss jetzt zugeben, ich finde jetzt nicht unbedingt narrativ. Also ja, also fängt jetzt vorne an und dann passiert das und also es ist zwar schon so, dass der Text so eine Art Ende ergibt, ne? Also aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ah ja, die Geschichte ist ja ganz klar, ne? Die geht da morgens am Fluss spazieren und am Fluss ertrinkt sie oder so. Oder er oder wer auch immer. Ja? Aber wahrscheinlich eher sie. Und es gibt aber ganz, ganz viele lyrische Dinge und es gibt Sprachebenen. Ne? Zum Teil thematisiert der Text es dann auch mit dem Geschlechtsverkehr und dem Beischlaf einerseits hier, ne, kein Grenz, sondern Geschlechtsverkehr, pardon, nenn's Beischlaf, wenn du liegst daneben. Allein über den Satz kann man eine halbe Stunde reden, ne, aber aber auch so Stilwechsel, ne, damit ich wohl gedeihe und wo man jetzt nicht weiß, werden da jetzt Kirchenlieder reinmontiert keine Ahnung, Luther-Bibel-Übersetzung. Wir haben Texte wie heißt Gott, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aus der Liturgie, ja, also dieses Mea culpa, mea maxima culpa. Wir haben Bibel also wir haben Bibelanklänge, wir haben Rechtssprache, wir haben ja, natürlich diese Märchenelemente. Wie gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ja? Magst du mal erzählen, wie du Natürlich, zu dieser Schreibweise kommst? Vielleicht ich können wir auch kann über männliches und weibliches Schreiben an der Stelle reden. Keine Ahnung, passt das? weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das passt, aber ich weiß nicht, ob das entromantisiert natürlich so einen Text auch immer, aber ich kann natürlich Ja, erzählen, ja. wie ich darauf gekommen bin, weil ich glaube, dass das einer ist, der sich so lesen lässt, aber der auch sehr voraussetzungsreich ist, um Ja. zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Also, was mich beim Schreiben ganz viel interessiert, war immer, oder dass ich das Gefühl hatte, ich habe ja im Weiler aufgewachsen, keine Geschichten zu erzählen und auch gar kein sprachliches Material, um zu schreiben. Und dann gemerkt, da ist viel an sprachlichem Material da, das mir aber erstmal gar nicht literarisch vorkam. Und das ist ganz viel Heimatlieder, Volkslieder, Ja. Kirchenliturgie. Und es gibt ein Lied, das heißt das Donaulied. Einst ging ich am Ufer der Donau entlang. Wird viel gesungen in Bierzelten und auf Volksfesten. Und Okay, ja. das singt eine, wie ich finde, dezidiert männliche Stimme darüber, dass er am Fluss entlang geht, an der Donau eine Schlafende trifft und sich an dieser vergeht. Und das ist aber so zum Schunkeln und Feiern und ganz Bayern kann dieses Lied auswendig. Ja. Und ich erinnere mich selber noch an den Moment, als ich mit der Landjugend unterwegs war. Ich muss 14, 15 gewesen sein, wir dieses Lied gesungen haben. Ich konnte das auch auswendig und mir dann eingefallen ist oder aufgefallen, was ich da gerade überhaupt singe. Mir das schon länger irgendwie umgeht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe auch andere Texte geschrieben, wo so die so solide auseinandernehmen, um zu gucken, was liegt da an Schichten drunter, dass ich genau dieses Lied mir mal vornehmen möchte und aber noch keinen Zugriff gefunden habe. So. Und es gibt eine tolle Reihe an Dramuletten von Elfriede Jelinek, die Prinzessinnen-Dramen, in der sie, wie soll ich sagen, bisher stumm gebliebenen weiblichen Stimmen eine Stimme gibt. Und hat Dornröschen einen langen Monolog, die ja eben auch 100 Jahre schläft und dann Ja, die redet auch nicht viel, ja. redet auch nicht viel. Schneewittchen kommt drin vor, die auch schläft. So, und Das hat eine wahnsinnige Gewalt und eine wahnsinnige Wut. Letztendlich gibt es da irgendwie aber auch keine Erlösung für diese Frauenfiguren, die dann Stimmen bekommen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist ein Modus, einen Zugriff zu kriegen, also dieser Schlafenden, diesem Donaulied eine Stimme zu geben. So. Und ganz, ganz runtergebrochen, ihre Version der Geschichte zu erzählen, die natürlich angereichert ist durch all das, was in diesem Diskurs auch so drin liegt. Also Fragen der Natürlichkeit, was die Geschlechter betrifft, Fragen ja, nach Gewalt, aber auch nach Erzählungen. Also vor allem, wie tragen wir diese Erzählungen weiter und warum wird das Lied immer und immer und immer wieder gesungen, so? Mit dem Argument, es ist halt Tradition und es war halt schon immer so. Und ich halte das für was Gefährliches, weil wir dadurch natürlich auch gewisse Verhältnisse innerhalb der Gesellschaft weitertragen und reproduzieren. So, ja. Die Frage ist ja, reproduzieren? Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Also klingt jetzt unverbunden. Aber ich habe kürzlich einen längeren Podcast gehört über die Frage, ob diese Ego-Shooter-Spiele gewalttätig machen. Na, das ist ja im Prinzip, ne, also ist eigentlich dieselbe Überlegung. Also ich habe ein mediales Konstrukt, das reproduziert sich. Und die Frage ist, inwiefern führt es bei den Rezipienten zu einer bestimmten, heute würde man sagen, vielleicht Mindset, ne? Also, ja, dass ich sagen kann, die Frau ist das Passive und ich kann mir die nehmen und wenn die schläft, dann all the better. Und ja, was mir jetzt gerade einfällt, ist ja auch dieses Sah ein Knab, ein Röslein stehen von Goethe, ne? Also, wo er versucht, diese ganzen Volkslieder und Volksmärchen, ich weiß nicht, wie weit du da drin steckst, ich habe mich mal etwas intensiver im Studium mit Märchen beschäftigt, das sind ja auch alles Konstrukte, ne? Also das sind zum Teil Erzählelemente aus irgendwelchen arabischen Erzählungen, dann haben die da die französischen Aufklärer, also Perec, nee, Perrault, Entschuldigung, nicht Perec, Perec ist der andere, Perrault, Perrault hat da dann so, wie soll man sagen, aufklärerische Exemplar, ne? So, also im Prinzip sowas wie Fabeln, aber halt nicht mit Tieren, sondern mit Menschen draus gemacht, wo auch immer am Schluss stand, und aus Dornröschen lernst du jetzt, keine Ahnung, was du da draus lernst, ja? Dass du lieber einen vergifteten Apfel essen solltest oder so. Ja. Zurückkoppeln. Dass an der Haustür nichts, keine Haustürgeschäfte, genau. Irgendwie sowas. Dann sind die mit den Hugenotten nach Deutschland gekommen, dort wurden sie zerzählt, da haben sie die Grimms dann aufgesammelt und so weiter. Ja. Viele Leute denken ja immer, dass diese Disney-Varianten der Märchen irgendwie Disney-Varianten sind. Dabei sind es einfach die Perrault-Varianten von den Märchen, die später nach Deutschland gewandert sind und dann von den Grimms mit so einer Art völkischen Dingens überzogen wurden, und dann fingen wieder die Dichter, so wie Goethe, an, Texte zu schreiben, die dann so klangen, als ob sie Volkslieder wären, aber ja, und dann haben wir plötzlich das Donaulied, das wahrscheinlich auch irgendeiner mal gedichtet, ja, also wahrscheinlich Soldaten, ist da die. sogar ein Autor und so, ne? Ja, ich habe es versucht rauszufinden. Es gibt die ersten Ursprünge schon irgendwie im 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert sogar und dann ja bis heute in verschiedensten Varianten. Mickey Krause singt jetzt am Ballermann. Also, so, das lässt sich, wie du sagst, es ist so vielschichtig und lässt sich schon gar nicht mehr zurückverfolgen. Was ich auch spannend finde, was ein bisschen ja auch Modus operandi meines Textes ist. Gefühl hat, das ist so viel miteinander verwoben, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ist der Ursprung? Also, was zum Fluss, ja. Ja, man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, also wie gesagt, man kann nicht nacherzählen, ne? Also man kann sagen, da ist irgendwie eine Figur, die ist da irgendwie mit dem Fluss verbunden und es kommen unheimlich viele sexuelle Andeutungen, aber es kommen unheimlich viele religiöse Andeutungen, viele Märchenandeutungen. Es wird gelegentlich die Sprache sich selbst reflektiert. Und Was ich ja auch witzig finde, das war mir jetzt auch noch nicht so klar. Es gibt ja im Deutschen Worte, die sich und ihr Gegenteil bedeuten. Also zum Beispiel, also klar, jetzt nur im Schriftlichen, aber umfahren, ja. Also ich kann Ja. jemanden umfahren oder ich kann etwas umfahren. Ist jetzt natürlich für Leute, die die Sprache lernen, ja, weil das eine ist, ich umfahre ihn und das andere ist, ich fahre ihn um. Also wenn ich dann, wenn Wenn ich man so. dann, ja, also wenn ich dann das unterrichten muss, sozusagen. Und jetzt ist mir das erste Mal in diesem Text aufgefallen, dass treiben auch so ein Wort ist. Weil entweder ich treibe kann heißen, ich bin total passiv und drifte da entlang, aber ich treibe, und das ist die Bedeutung, die du hier in dem Text aufmachst. Aber ich treibe kann ja auch heißen, also bei der Treibjagd zum Beispiel, ne? Also ich treibe Umtriebig jemanden an, sein oder ja? so. Ja, Also ja. ich treibe an, aber wenn ich jetzt erstmal sage, ich treibe, ja, wie geht's dir? Ich treibe. Gut. Ja, würde man erstmal die passive Variante annehmen, weil das Ding noch kein Objekt hat. Ja. Aber ich kann im Fluss treiben oder rein theoretisch könnte ich den Fluss treiben. Und Beim Treiben waren wir, ja, genau. beim Treiben waren wir, ja, bei der Sprache. Also da geht unheimlich viel, ne? Also, Ich ja. finde das nochmal spannend, dass du sagst, man kann den Text nicht nacherzählen und das glaube ich sofort oder da gebe ich dir auch recht, weil es natürlich, also weil es ist immer Handlung, die wir nacherzählen, oder? Und was macht man mit Ja. Texten, die so von Sprache getrieben sind? Also Ja. wie lassen die sich nacherzählen? Also ich glaube, das Ja. ist auch so, das Also sind man ja. kann vielleicht ein Thema angeben oder man kann diese Schichten schreiben. Ich gucke jetzt gerade mal noch, ja, also zum Beispiel auch, also auch so sehr Undercover-Bibelreferenzen wie am Anfang war der Irrtum und der Irrtum liegt eigentlich immer bei mir. Ne, das ist natürlich einerseits auch so eine. Ich hatte das jetzt gestern in einem Podcast, ja, wo zwei Frauen sich unterhalten haben, beide lesbisch, was aber nicht zur Sache tut. Und die eine meinte, sie müsse ihrer Tochter abgewöhnen, sich für alles Mögliche zu entschuldigen. Ja, also so, nein, ich bin in dich reingerannt, du brauchst dich nicht, ja, oder es ging darum, genau, während dem Podcast fing der Regen an und die eine hat sich entschuldigt, dann hat die andere gesagt, um Himmels Willen, ja, was machst, was tust du da? Ja, du bist doch nicht schuld, dass es regnet, ja. Und das ist jetzt auch so diese Bewegung hier, ne? Also, und was habe ich noch? Was habe ich noch? Ah ja, was ich auch interessant fand, eben in Bezug auf Märchen, was du hier auch thematisierst, ist, dass du ja dieses iterative Pseudomärchen da erzählst, ne? Also es war einmal, dass er eins ging, wie es heißt, recht zufällig, so ging er eins und so weiter, ja, und dann schrumpft es so zusammen, ja, und wird zerstört, der Text zerstört sich praktisch selbst, ja, und das ist, für mich war das so ein Echo, ich habe einfach reingeschrieben, das Märchen zerzählt sich, ne? Also man nennt das auch so, ja, also das Märchen erzählt wird und dann wird ein Teil vergessen oder wird durch irgendwas anderes ausgetauscht oder es bleibt eine Leerstelle, die man dann wieder füllt und dann gibt es so ein ganz komisches Konglomerat, wo man dann sagt, hä, was, ja, oder bei diesen arabischen Märchen oder bei diesen russischen Volksmärchen, das sind ja dann manchmal so ewig lange, also nicht so übersichtliche Textchen wie diese Grimm-Dinger, dann gehen dann über 10 Seiten und du sagst, hä, was und was passiert jetzt und wieso sind da plötzlich Riesen und what? Ja, also die dann so wuchern vor sich hin und so ein bisschen wuchert auch dieser Text. Jetzt versuche ich irgendwie die Kurve zum Theater zu kriegen. Das ist ja auch was, womit du dich befasst und wir halten ja die Vorgespräche kurz, aber erzähl doch mal, du hast es hier auch hier, das Tübinger Zimmertheater und Mein Account. Ja, genau. ja, das ist ja gar nicht Genau. schlecht, wenn du das hier, also in der Videovariante steht das hier auch in einem Ding und du beschäftigst dich da mit Dramaturgie. Magst du ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist, beziehungsweise was da Spannendes macht? Wie das entstanden ist, also das Theater verfolgt mich schon lange, würde ich sagen, immer mal wieder. Dann während des Studiums weniger, da habe ich mich mehr mit Texten beschäftigt, wie man jetzt Oh sieht. ja, Achtung, Achtung, Studium, ja, vielleicht ganz kurz, ne? Also finde ich ja auch impressive. Aber Moment, wo ist sie denn hier? KFGHJK, da. Also, Moment, Politik, Rhetorik, Literatur und Kulturtheorie. Ein Bekannter von mir, der hat mal, was hat er studiert? Geschichte und Russisch und hat gesagt, das ist, ich studiere im Hauptfach Weltherrschaft. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Ne? Politik, Rhetorik und Kulturwissenschaft, das bohrt da schon ganz ordentlich Dinge an, oder? Also. Ja, das habe ich, Rhetorik habe ich im Bachelor gemacht und habe dann gemerkt, ich gehe lieber in die Literatur. Aber es hat Okay. auf jeden Fall dazu geführt, dass es mein Gespür für Texte, glaube ich, verfeinert hat. Genau, und wir wollten über das Theater Ja, sprechen. genau, wir wollen über das Theater Wir reden. wollten über Genau, das also das Theater Studium sprechen. weniger, aber das wollte ich jetzt noch ergänzen. Ne? Also ich habe Also. während des Studiums schon am Zimmertheater gearbeitet nebenbei und bin jetzt seit dieser Spielzeit dort Dramaturgin. Und wir sind ein kleines, aber recht innovatives Stadttheater. Wir machen nur Uraufführungen und arbeiten sehr eng mit Autoren oder Autorinnen zusammen, die die Texte für uns oder am Haus direkt schreiben. Was meine Arbeit sehr spannend macht, weil es so eine Zweiteilung ist aus eher erstmal eine Lektoratsarbeit, so einer Begleiten von den ersten Ideen, von den ersten Seiten zum fertigen Text und dann aber die Produktion betreuen, die Proben sich angucken und alles drumherum, also Diskursformate dazu kuratieren und entwickeln, sich irgendwie Leute von der Uni ranholen, die sich im weiteren Sinne mit den Themen beschäftigen, die uns da beschäftigen. Genau, also das ist. Und wie macht ihr das? Sucht ihr euch zuerst eine Autorin oder einen Autor oder habt ihr ein Thema oder schreibt ihr das aus? Wie passiert sowas? Also wie oder beispielhaft oder Ja, wie? das kann beides sein. Also das kann sowohl sein, dass man sagt, man hat jetzt ein Thema oder da haben wir das Gefühl, das liegt gerade auf der Straße, natürlich auch für die Stadt und dann auf AutorInnen zu. Oder aber, wenn wir AutorInnen sehr spannend finden und sagen, Mensch, hättest du nicht Lust, mal was für uns zu schreiben, dass die dann wiederum mit einer Idee auf uns zukommen können. Wir haben jetzt, das ist ein bisschen, und das passt so zu dem, was wir im Vorgespräch kurz angeteasert haben. Wir haben jetzt für die kommende Spielzeit ein Projekt geplant, bei dem alle 7 Uraufführungen, die wir machen, zusammen eine Geschichte erzählen werden. Also 7 verschiedene AutorInnen werden für uns jeweils ein Stück schreiben, im gleichen Figurensetting, in der gleichen Situation, die dann im Idealfall die Spannung so hoch halten, dass da, ja, dass über 7 Episoden quasi eine Geschichte erzählt werden kann. Cliffhanger, Also, Season und allem. genau, mit Cliffhanger von Episode zu Episode. Also das lässt so eine Form von enger Zusammenarbeit zu, auch solche Experimente einzugehen und ja, zu sagen, die Person, die schreibt oder die inszeniert, ist nicht das eine Genie hinter diesem Stück, sondern es ist immer ganz stark ein kollaboratives Zusammenarbeiten. Das mag ich sehr am Theater tatsächlich, weil es anders als so ein Buch zwischen 2 Buchdeckeln, das suggeriert, das ist irgendwie das fertige Produkt und steckt der eine Name dahinter, der da draufsteht, dass das am Theater gar nicht geht. Also, dass ich da als Dramaturgin bin ich nix, wenn ich keine Regieperson habe Ohne und Schauspielerin wäre es recht nicht, so. ne? Und die Also sind nichts und im Publikum, also das ist, finde ich, sehr, sehr spannend da. Genau. hatte das schon mal in einem Gespräch und ich stelle, also ich habe mich auch im Studium relativ stark mit Theater befasst, von Barock bis ja, gar nicht Gegenwart. Ich glaube, Brecht war, nee, Brecht eigentlich nicht, aber eher so bis Schiller, Goethe und vielleicht noch ein bisschen danach. Darum stelle ich immer die Frage, warum Theater? Also warum, nein, nicht nur warum Theater? Da kann man mal sagen, ja, gab es immer schon. Vom szenischen Nachstellen, mythischer, bla bla bla und so weiter. Aber warum heute Theater? Was ist das jenseits dieses Kollaborativen? Warum ist Theater heute wichtig? Ich glaube ja heute umso mehr denn je. Ich werde das auch oft gefragt, weil ich ja auch selber schreibe und dann, warum nicht nur schreiben oder Lektoratsarbeit und warum Theater? Ich brauche für mich ganz dringend diese Live-Momente. Also diese gibt für mich nichts Faszinierenderes und auch nichts intellektuell Sättigenderes als auf einer Bühne und die kann leer sein. Menschen zu sehen mit Sprache und Körper, ich fühle mich danach so unglaublich erfüllt. Also ich gucke natürlich auch Filme und Serien, aber ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Dann gucke ich 2, 3 Folgen, will weiter gucken, weil irgendwas in mir getriggert ist, um es zu sehen. Und hinterher fühle ich mich, als hätte ich zu viel Sahnetorte gegessen. Also da bin ich so übersatt, irgendwie unbefriedigt. Und das finde ich ist was Theater wahnsinnig kann. Also, ob es mich jetzt nur sinnlich anspricht, ob es mich jetzt schon während der Vorstellung im Kopf anspricht, dieses Zusammenspiel aus diesen ganz verschiedenen Ebenen. Also, ich glaube, dass es dann gelingt, wenn Musik, wenn Bühne, wenn Kostüm, wenn Schauspiel, wenn Inszenierung, wenn Text, wenn das so ineinander fließt, dass ich gar nicht mehr weiß, was trägt jetzt wozu bei? Aber es ist so eine für sich geschaffene Welt und das finde ich wahnsinnig faszinierend. So. Ich habe das relativ spät für mich entdeckt, weil im Weiler ohne Straßennamen gab es jetzt kein Theater. Ja. Genau, aber Was waren dann so die ersten Theatererfahrungen? Dann erst in Tübingen oder erst, oder die also die ersten prägenden, sage ich jetzt mal. ersten prägenden Erfahrungen war tatsächlich ein Theaterprojekt, das sich mal verirrt hat, da in unsere Gegend, da war ich 13, das war sehr prägend. Da haben wir über die Schulsommerferien, da war ich 13 oder 14, Öden von Horvath gespielt. Don Juan kommt aus dem Krieg, wo ich auch das Gefühl hatte, solche Texte gibt es, die quasi aus meiner Lebenswelt erzählen, was Horvath oder was kritische Volkstheater ja ganz viel macht. Dann bin ich nach dem Abitur nach Regensburg gegangen und habe einen FSJ Kultur dort am Theater gemacht und so, das war so dann der Anfang quasi. Und da war so alles gesehen von Klassiker-Inszenierungen über neue Dramatik, über hospitiert und inspiziert und assistiert und mal mitgespielt. Genau, das ist so. Und aber trotzdem würde ich mal sagen, mein Herz oder auch meine, wenn man von Expertise sprechen möchte, liegt natürlich irgendwie beim Wort oder beim Geschriebenen und beim erzählenden Raum. Also, dass ich gucke und mir überlege, was wird mir da erzählt oder was für sprachliche Mittel kommen da zum Einsatz. Genau. Also. Das fand ich so auch noch spannend, was du vorhin erwähnt hast, Diskursform ums Theater rum, weil ich glaube schon, dass das Theater jetzt, also jenseits dieses ästhetischen, also ich sage mal, wir haben ja sozusagen, wie heißt das, das bürgerliche Trauerspiel heißt ja nicht bürgerliches Trauerspiel, weil da nur Bürger vorkommen. Überraschenderweise kommen im bürgerlichen Trauerspiel immer Adlige vor und eigentlich kloppen die sich mit den Bürgern und die Bürger versuchen da irgendwie ganz, ne, also Kabale und Liebe und Sarah Samson, Emilia Galotti. ja, Emilia Galotti und so weiter. Also alles zwischen Lessing und Schiller, könnte man sagen, hat so diese Verhandlungsmasse, ne? Wie kommen wir von einer adligen Gesellschaft zu einer bürgerlichen Gesellschaft? Wie kann dieses Transformationsprozess gelingen? Und es wird zwar einerseits auf der Bühne verhandelt, ist aber nicht denkbar ohne die Salons pa parallel, ja, und das Gekloppe zwischen Lessing und Gottsched in den irgendwelchen Papers, ja, Ja. die da versucht haben, ja, also versucht haben auszuhandeln, welche Rolle jetzt sozusagen das Ästhetische oder die Literatur spielt einerseits, das Theater andererseits spielt, die Religion dritterseits spielt, die natürlich eher immer auf der Seite des Adels ist und so weiter und so fort. Ja, also und ich fände es spannend, ich frage mich, welche Verhandlungsprozesse wir einerseits momentan auf den Bühnen haben, ja, auf der einen Seite, und welche Diskursformen jenseits des SZ-Feuilletons es eigentlich bräuchte, um das wirklich, um den wirklich, ich nenne es jetzt mal gesellschaftlichen Wumms zu verschaffen. Ja? Also ich fand es jetzt ganz spannend. Ich war jetzt letzte Woche im Theater oder vor anderthalb vielleicht schon, im Eingebildeten Kranken im Sommertheater in Konstanz, was ich sehr empfehlen kann. Das ist vor allem, wenn es nicht regnet, absolut geil. Also ich hatte bisher noch nie eine verregnete, glücklicherweise noch nie eine verregnete Vorstellung, aber allein vor dieser Münster Kulisse, was sie da aufbauen und so, das ist schon mal cool und diesmal auch die Kostüme und voll so vollkommen, keine Ahnung, Pop Rokoko, also ja, whatever, ja. Und da ging es dann auch so ein bisschen drum, dass dieser Gesundheits- und Krankheitsbegriff so ein bisschen thematisiert wurde, ja. Also, dass wir, man könnte auch sagen, jemand, der gesund ist, ist nur unzureichend diagnostiziert, ja. Also, wenn ich lang genug Diagnosen fahre, und das haben Ärzte auch gesagt, also wenn ich dich lang genug untersuche, dann, ja, habe ich jetzt gehört aus den USA, die machen dann so Ganzkörper-MRT und da finden die unheimlich viele Dinge, die an deinem Körper nicht so sind wie im Standard, ja. Und Dann können wir uns fragen, was der Standard ist und was Diagnosen eigentlich, also ja, genau, also eben, das ist dann auch schon die Frage, ne? Ich hatte mich, weiß gar nicht weswegen, ja, also ich bin in so eine Reddit-Gruppe zum Thema Schlaf gegangen. Übrigens, da gibt es auch eine Gruppe bei Reddit, die heißt Sleep King. Und also da habe ich dann einfach mal draufgeklickt und habe mal ein bisschen gelesen und dachte, okay, ja, und das ist genau diese Szene an der Donau. Aber also, wenn ich es richtig verstehe, geht das, also ich habe wirklich nur quer gelesen, ja. Geht es schon von Frauen aus, die also sagen, dass sie darauf stehen, im Schlaf, ich sage jetzt mal, benutzt zu werden, wie auch immer, ja, und die aber auch so Fantasien haben, dass sie sich dann unter Drogen setzen und eine Freundin kontrolliert das, was dann da passiert und wo ich dann auch dachte, okay, ja, interesting, ne? Also you never know, ne? Also es der aktive Part könnte vielleicht auch die Frau sein an der Stelle, ja, die dann sagt, das finde ich irgendwie cool oder so. Keine Ahnung. Ich ob weiß das beim Donaulied nicht so nicht der Fall ist, nicht. aber Nee, aber ich meine jetzt, aber das könnte ja ein Echo davon sein, ja. Aber vollkommen Banane, ja. Vollkommen Banane. Ich bezweifle das auch überhaupt nicht an, aber das war dann auch so eine, ich bin ja auch vom Land, ne? Und dann denke ich mal, Dinge gibt's, ja ja. gut, und es spielt rein in das, was ich so spannend finde, also diese Mehrdeutigkeiten, die sich nicht auflösen lassen. Das ist ja kein. Und das hoffe ich, dass der Text auch zeigt, dass das kein, der ist nicht, der geht nicht nur in eine Richtung, so. Ja. Und das, weil dann hätte ich, weiß ich nicht, ein politisches Pamphlet geschrieben oder eine Petition Ja. oder so und nicht gesagt, ich drehe mich da jetzt in Strudeln, um diese Thematik, die ich nicht Aber auf. um nochmal zurück zu, also Theater, ja, da fand ich, das fand ich einen interessanten Punkt von diesem Stück, ja, zu sagen, überleg doch mal, ne, was ist denn überhaupt? Und das ist auch in dieser Schlafgrippe von Reddit so. Ich wache nachts auf und kann nicht einschlafen. Ich schlafe nur 6 Stunden. Wenn ich jetzt 2 Stunden schlafe und dann soll ich das so machen und wie ist das normal und so weiter. Und wenn man ein bisschen zum Thema Schlaf liest, stellt man fest, diese Fiktion, ich muss 8 Stunden schlafen, das ist eine reine Konstruktion des industriellen Zeitalters, weil die haben die haben Fabriken gebaut und dann haben die so Schlafräume gebaut und dann war das natürlich praktisch, wenn die Leute 16 Stunden gearbeitet haben und haben 8 Stunden geschlafen und deswegen sollten die 8 Stunden am Stück schlafen. Daher kommt unsere Fiktion, dass wir 8 Stunden schlafen müssen, das sei irgendwie gut. Und die einen schlafen halt 7, die anderen 9, die dritten 5, whatever, ja. Aber also was ist normal, was ist und so weiter, ja. Das spielt da alles rein. Also ich frage mich zu dem Punkt zurück, ja. Was müssen wir denn momentan verhandeln? Also was ist sozusagen unser Adel-Bürgertum-Clash? Ja. Was müssen wir für eine Gesellschaft? Also das ist schon vielleicht ein bisschen zu große Frage, aber die eigentlich spannende. Was müssen wir für eine Gesellschaft bauen, die besser funktioniert als die, ich würde jetzt fast sagen, postbürgerliche, die wir momentan haben? Ja? Und welche Rolle spielt da Kunst, Literatur, Philosophie, Soziologie, Politik und eben vielleicht auch Theater? Hat das Theater da Aktien drin? Oder also war aus dieser ästhetischen Erfahrung, was kommt da raus? Hast du da irgendein Dingen? Oder formuliere ich da einen zu harten Anspruch? Nein, ich finde, das ist gerade der richtige Anspruch, den man dann also in der täglichen Arbeit natürlich wieder anders anpassen muss, wo man sich befindet. Also zu sagen, ich bin in dieser Stadt und mache für diese Stadt Theater, die eine andere Blase ist als eine andere Stadt. Aber ich glaube, was wir da als Kunst, als gerade als Theater, wo wir unsere Aktien drin haben und jetzt für Theaterschaffende gesprochen, die nicht nur interpretieren, sondern ja auch selber sich quasi den Theatertext auch selber erschreiben, geht es mir da ganz viel darum, auch erstmal zu hinterfragen, was für Erzählweisen haben wir denn und wie erzählen wir von diesem Heute oder von dem Morgen, das wir da gerade, also das da vor uns steht. Ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre war sehr viel monothematisches Erzählen, also Stückentwicklungen, die wirklich ausgegangen sind von, ich nehme mir ein Thema und wir bauen darum drumherum ein Stück und jede Person, die beteiligt ist, gibt da noch ihre Perspektive drauf. Und ich glaube, dass wir sehr stark wieder zurückkommen. Und das passt zu dem, was du formuliert hast vom eingebildeten Kranken, dass es viel mehr wieder tatsächlich Geschichten braucht, also Figuren, komplexe Figuren, ohne dass wir irgendwie hinter die Postdramatik zurückfallen. Also die schon eine gewisse Tiefe haben in den Themen und Diskursen, die da drin verhandelt werden, aber so, dass ich trotzdem das Gefühl habe, da wird mir eine Geschichte erzählt, da werden andere Geschichten ausgelassen. Also wenn man den Versuch startet, eine queere Geschichte zu erzählen, kann ich nicht die komplette Community abbilden, sondern muss mich auf ein Beispiel, auf ein Einzelschicksal, wie auch immer, konzentrieren und bin da aber ganz fest davon überzeugt oder merke das auch in meiner täglichen Arbeit, was das dann an Übersetzungsleistung, an Transfer quasi anstößt. Also hinterher in den Gesprächen zu sagen, okay, so kann man das erzählen, so kann man auch leben, so können. Es muss nicht immer ein Ende geben bei einem Stück. Das kann offen sein, das kann in viele Richtungen gehen. Also so, um auch das Gefühl zu haben, ich glaube, das kann Theater sehr, um als zuschauende Person das Gefühl zu haben, ich schreibe in gewisser Weise mit auch an dieser Geschichte. Dadurch, dass wir hinterher dann darüber sprechen, was wir da jetzt gesehen haben und was da noch an Themen drinsteckt und wie man es ausdeutet. Diese Diskursformate, was macht ihr da? Was baut ihr da? Wir machen das tatsächlich wöchentlich und es ist so ein bisschen wie so eine gelebte Materialmappe, sage ich immer. Also ich stelle nicht vor einem Probenbeginn Material zusammen, wo dann drin steht, weiß ich nicht, irgendwie Artikel zum Thema, sondern lade Personen ein, Forschende oder aus der Stadtöffentlichkeit, von Initiativen, die sich irgendwie im allerweitesten Sinne mit den Themen beschäftigen. Also ein Stück zum Thema Klimakrise, dann ist ein Klimafolgenforscher da oder ein Politikwissenschaftler, der sich mit Generationenkonflikt und Klima auseinandersetzt oder die Fridays for Futures oder so. Und meistens halten die einen Vortrag oder es ist ein geführtes Gespräch. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das passiert während des Probenprozesses. Die KünstlerInnen sind anwesend und es ist frei zugänglich für die Stadtöffentlichkeit. Also auch zu sagen, wir entwickeln als Theaterschaffende zwar dieses Stück, aber wir sind stark darauf angewiesen, Input und Gespräch zu bekommen, weil, also, wer bin ich, mir anzumaßen, in solchen Themen nur mit Recherche tief einsteigen zu können, genau. Also, dass ich jetzt nicht so, wie ich es jetzt skizziert habe, ich habe jetzt den Autor und den Regisseur und also immer mit Ich mache manchmal Autor drei Ja, Sterne. ist Ja? gut. Also ich mache Autor drei Sterne, weil ich dann sage, wir haben da ja ganz verschiedene Modelle, wissen wir jetzt als Sprachleute, wissen wir, da gibt es, ich sage immer scherzhaft, alle Plurale sind ja eh schon weiblich. Ne? Also das heißt ja immer die. Aber egal. Also ich hab jetzt nicht nur Autorin, Regisseurin, Schauspielerin und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Publikum und es rezipiert es und diskutiert dann darüber, sondern das finde ich ganz spannend, dass ich praktisch, das finde ich ein cooles Konzept, dass ich sage, ich begleite den ganzen Prozess mit Input, der dann in den, also jetzt nicht zwingend in den Text oder in die Inszenierung, aber der dann in diesen kreativen Prozess mit einfließt. Das finde ich in der Tat Der eine wirkt spannende total Geschichte. zurück. Ja, also das kann mal sein, dass dann das Stück an einer Stelle nochmal umgeschrieben wird. So, das kann natürlich sein. Aber was es auf jeden Fall bewirkt, ist, dass man dann am Donnerstag früh in der Probe zusammensitzt und nochmal darüber spricht und sich wieder einer anderen Dimension bewusst ist und sich dann vielleicht aber auch bewusst dafür oder dagegen entscheidet, das können wir nicht auch noch erzählen, aber wir haben es irgendwie mit aufs Tableau gebracht. Es kann ja auch sein, dass allein die, die an dem Diskurs teilnehmen, dann das Stück anders sehen. Und es nicht anders ist. Also gesetzt der Fall, ich gucke das Stück einmal, bin dann in der Diskussion und gucke das Stück nochmal, werde ich natürlich ein anderes Stück sehen. Nicht nur aufgrund der Varianzen, die es sowieso hat, sondern eben, also ich fand es zum Beispiel total witzig, jetzt nochmal bei dem Theaterstück, von dem ich gerade erzählt habe, Eingebildete Kranke, Sommertheater 2023 Konstanz. Da hat sich bei der Generalprobe scheinbar der ein, jetzt nicht total Hauptdarsteller, aber ein, also der Sohn von dem Arzt, den die Tochter des eingebildeten Kranken heiraten soll, so. Der hat sich den Fuß verknackst und konnte, und weil das halt so eine Konstruktion ist, das war nicht machbar, ne? Und dann ist der praktisch im Rollstuhl und in Klam also in Ja, Kostüm war auf die Bühne gerollt, konnte aber da oben nicht rumturnen. Und immer wenn er praktisch nicht physisch dort anwesend sein konnte, hat, und das habe ich zum Nachhinein gelernt, wohl die Regieassistenz, also die war dann auch so gekleidet wie er und war praktisch ein Stand-in, aber er hat gesprochen. spannend. Ja. Aber Das also war ein sehr, sehr cooler Verfremdungseffekt einerseits. Es war sehr, sehr cool, wie die das so schnell, die mussten es ja innerhalb von 2, 3 Tagen, mussten die das ja irgendwie, ich weiß nicht, was die Zeitdifferenz war zwischen, aber Generalprobe ist normalerweise Generalprobe am ist eine Tag vor Woche der, vorher. ne, ist normalerweise am Tag vor, das heißt, die mussten der, also entweder hatten sie vielleicht ein, oder die mussten der praktisch in einem Tag ein Kostüm auf den Körper flanschen und so weiter, ja. Also, die waren auch alle anders kostümiert. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass, ja, wie auch immer, ja. Und dann musste die das, also, es war stellenweise schon so, dass man jetzt gedacht hat, ja, also, man hat dann manchmal gar nicht zuerst denkt mal, wer spricht denn jetzt eigentlich? Ach so, das ist jetzt sie, ja. Also, der hätte vielleicht einen Hauch mehr gestikulieren können oder so, keine Ahnung. Aber allein dieser Effekt und dann, aber wenn du jetzt noch drüber, das sparen wir uns jetzt, aber wir könnten es ja interpretieren, ne? Also, dass ich, wenn ich krank bin, dann bin ich vielleicht nicht mehr mobil, aber ich habe dann sozusagen einen Roboter in Anführungszeichen oder eine Entität, die ich jetzt fernsteuere und die aber mit meiner Stimme spricht und dann schmeißen wir noch ein bisschen KI rein und noch ein bisschen, ja, also eigentlich diese reine Reparatur hat so. Also, wenn man jetzt drüber nachdenken würde, gesetzt der Fall, die hätten es absichtlich gemacht, es hätte ja auch ein Schauspieler sein können, der im Rollstuhl sitzt. Ja? Es könnte ja. Und jetzt wusstest du, dass wer das nicht weiß, kann das direkt so lesen oder liest es eben als. Rein theoretisch, genau, die haben es aber am Anfang, Kann hat ich es das halt die, gewagt? weiß Ja, nicht, sowas nicht. Regisseurin oder irgendwer, da war so eine, die so das Management gemacht hat und die hat es halt am Anfang erklärt, ja. Aber man hätte es Ja. theoretisch auch mal so stehen lassen können, ja? Und hätte es vielleicht nachher erklären lassen. So, wenn Sie jetzt denken, dass der immer im Rollstuhl sitzt, nee, der hat sich nur einen Fuß verknackst, ja? Aber wenn ich jetzt anfangen würde, das als Element der Aufführung zu interpretieren, ja, dann kommen sehr coole Sachen dabei raus. Ja, also genauso, ja, also wenn ich so tue, als wenn ich das vielleicht nicht weiß, ja, also das ist schon spannend, aber also für mich stellt sich auch das, was du gesagt hast, wie reden wir, wie erzählen wir die Geschichten über das, was ist, ja, also jetzt, das weiß ich, also momentan sieht die Welt da draußen, heute jetzt vielleicht nicht, aber sonst an den anderen Tagen sah sie in etwa so aus, wie sie aussehen würde bei 1,5 Grad, ja, also bei einer 1,5 Grad Erwärmung, wenn die durchlaufen würde, ja, und da stellt man schon fest, okay, das ist schon different, ne, also. Und dann hat man halt auch gesagt, und das ist jetzt mal eine Woche so, und irgendwann ist es 2 Wochen so, und irgendwann ist es 4 Wochen so, und irgendwann ist halt das ganze Jahr so, ne? Also in Anführungszeichen so, so trocken, so was auch immer, ja. Und die Frage ist, wie erzähle ich diese Geschichten? Ja, jetzt nicht im Sinne von fiktiv, sondern wie erkläre ich, wie referiere ich mit Sprache auf die Welt, so wie sie ist? Und noch spannender, wie referiere ich mit Sprache auf die Welt, wie sie sein soll? Ja. Sein kann. Ja, absolut. Ja, also das finde ich spannend. Jetzt habe ich in der Tat eine Frage. Ja, weißt du, wo wir enden? Wir münden ins Schwarze. Ich habe ja gesagt, also ich habe da vielleicht auch beim Ende, ich weiß nicht, ob der Text Faserland vom Christian Kracht noch irgendwie präsent ist. Für mich ist das Ende ein ganz klares Suizidding, weil der erzählt da vorher, dass einer mit dem Boot mal rausgefahren ist und dann mitten in See gesprungen ist und sich umgebracht hat. Und in der Endszene von Faserland fährt er eben auch mit dem Boot raus und dann endet der Text. Also für mich war das, also für mich als Germanist war das, also als berufsmäßiger Texteinterpretierer, ja, war das eigentlich so sonnenklar, ja. Ja. Kann man schon, das stimmt, kann man auf jeden Fall so ausdeuten. Das gibt natürlich, glaube ich, wieder mal mehrere Möglichkeiten. Mich hat da auch semantisch interessiert, dass die Donau schlicht und ergreifend im Schwarzen Meer endet. Okay, das ja. Das war ein Grund, dann, dass ich diesen Text in einer Langfassung mal angelegt habe, als ein Monolog tatsächlich, also für die Bühne geschrieben. Und so ein Text dann ja im Black endet. Also das sind Ja. dann sprachliche Spielereien. Okay, ja. Aber ich kaufe auch deinen Interpretationsansatz. Also Ja. ich irgendwie lese ich da hinten immer auch was Spielerisches, irgendeine Form von Befreiung rein. So. Und diese Vereinigung mit diesem Wasser, die natürlich auch zumindest in einem anderen Daseinszustand endet, ob das Ich jetzt meine, der. eigentlich ergibt sich ja deine Prinzessin-Figur, ne? Darf ich deine Prinzessin sein? Ich habe das Ufer überwunden. Nun bin ich dein. Ja. Dein Fließen ist mein Fortbestand. Also ist es der Fluss oder der Vergewaltiger, oder in Anführungszeichen. Also es kann im Endeffekt sein. Also sie ist vergewaltigt worden und nee, sie ergibt sich nicht, sondern sie ist, also ich bin ihr ergeben und erhaben, ja. So, ich bin jetzt vergewaltigt worden, ich bringe mich jetzt um. Ja? Also, Wenn man so uni also so ein in eine Richtung Ja. gehen möchte, Ja. go for it. Also mein Schreibimpuls, aber der kommt Ja. einfach auch aus was anderem heraus. Der kommt, glaube ich, nicht aus einem, ich will das erzählen und deswegen packe ich die Das Sprache so muss rein, nun so enden. sondern es muss so enden und deswegen, also gibt es auch, ist dann natürlich ein anderer Modus des Schreibens. Hier ist die Sprachbewegung ja immer auch sehr assoziativ. Und in Mehrdeutigkeiten, und wenn ich merke, okay, das Wort stimmt, weil es kann das, das, das und das bedeuten, dann mache ich da einen Knopf Ge über. geht mir mal so, ich baue in dem Text irgendwas. Ich fand es ganz witzig in meinem Text im Heft 8. Ich habe den als positive Utopie sozusagen geschrieben und einige Leute haben den als negative Utopie gelesen, was ich dann spannend fand, dass es möglich war. Ja, Du, ein Text genau. spricht ja auch immer zu einem, je nachdem, was für ein Zustand man selber ist. Also deswegen sage ich, ich werde nicht anfangen, meine eigenen Texte zu erklären. Ich kann dir nur sagen, nein, ich kann dir nur sagen, was mein Schreibimpuls war. Ja, Und klar. dann wahnsinnig Nee, ich spannend. sage ja nicht, ich habe recht, ne? Nein, Sondern ja, nee, finde ich spannend. Schöner Schlusspunkt, ja. Jeder macht mit dem Text, was bitte er sie unbedingt. es Also will. die Texte werden einem ja auch irgendwann selber, die werden ja flügge und machen dann, was sie wollen. Genau. Im Also wie Idealfall. gesagt, liebe Leute, Mauerläufer 9 bei mauerläufer.org könnt ihr den bestellen. Am besten irgendwie, wenn ihr Mauerläufer googelt, googelt irgendwie Literatur oder so mit dazu, weil sonst findet ihr erstmal 1000 sehr instruktive Videos und Artikel über den Vogel Mauerläufer, was wir jederzeit gut finden, aber das führt jedenfalls nicht zu uns oder eben Mauerläufer mit AE und .org. Da könnt ihr das jetzt bestellen. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank. Ich muss irgendwie dann mal gucken. Ich habe auch einen Bekannten in Tübingen. Vielleicht schaue ich dann sogar mal, schauen wir mal gemeinsam im Zimmertheater Wir vorbei. spielen Sommertheater ab 1. Ihr Juli. spielt Also wenn du Sommertheater ab Lust 1. hast, ja, Oh, 1. bis 13. ja. Juli. Und der kann nämlich jetzt Stocherkahn fahren. Und das ist natürlich und hat eine Stocherkahn-Beteiligung. Nein. Und das Das ist schreit nach einem natürlich. Wochenende in Tübingen. Das Ja. schreit nach einem Wochenende in Tübingen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das unterkriegen. Gut, Corinna, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße und sagen Bye-bye.